Erster Kaiser Augustus befahl, alle Menschen im Reich zu zählen. Zweiter, das war die erste Zählung. Quirinius war damals Statthalter in Syrien. Dritter, alle Menschen reisten. Jeder ging in seine Heimatstadt, um sich zählen zu lassen. Vierter, auch Josef reiste von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judä. Bethlehem war die Stadt von König David. Josef kam aus Davids Familie. Fünfter, er reiste mit Maria, seiner Verlobten. Maria war schwanger. Sechster, als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit für Maria, ihr Kind zu bekommen. Siebter, sie gebar ihren ersten Sohn. Sie wickelte ihn in Tücher und legte ihn in eine Krippe. Sie fanden keinen Platz in der Herberge. Achter, in dieser Gegend waren Hirten auf den Feldern. Sie passten nachts auf ihre Schafe auf. Neunter, ein Engel des Herrn kam zu ihnen. Gottes Licht leuchtete um sie herum. Sie bekamen große Angst. Zehnter, der Engel sagte, habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Sie wird allen Menschen große Freude bringen. Elfter, heute ist für euch ein Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Er ist in der Stadt Davids geboren. Zwölfter, das ist ein Zeichen für euch, ihr werdet ein Kind finden. Es ist in Tücher gewickelt und liegt in einer Krippe. Dreizehnter, plötzlich waren viele Engel bei dem Engel. Sie lobten Gott und sagten, 14. Ehre sei Gott im Himmel. Friede sei auf der Erde für die Menschen, die Gott gefallen. 15. Als die Engel in den Himmel zurückgingen, sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen. Wir wollen sehen, was der Herr uns gesagt hat. 16. Sie gingen schnell dorthin. Sie fanden Maria und Josef. Das Kind lag in der Krippe. 17. Als sie das Kind sahen, erzählten sie, was der Engel über dieses Kind gesagt hatte. 18. Alle, die das hörten, wunderten sich. Sie wunderten sich über die Worte der Hirten. 19. Maria dachte über alles nach. Sie behielt diese Dinge in ihrem Herzen. 20. Die Hirten gingen zurück. Sie lobten Gott. Alles war so geschehen, wie der Engel es gesagt hatte. 21. Nach 8 Tagen beschnitten sie das Kind. Sie gaben ihm den Namen Jesus. Der Engel hatte diesen Namen genannt, bevor Maria schwanger wurde. 22. Nach dem Gesetz von Mose musste Maria sich reinigen. Danach brachten sie Jesus nach Jerusalem. Sie wollten ihn dem Herrn zeigen. 23. Im Gesetz des Herrn steht geschrieben, jeder erste Sohn gehört Gott. 24. Sie brachten auch ein Opfer, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Das waren 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben. 25. In Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Er war ein guter und frommer Mann. Er wartete auf die Hilfe für Israel. Gottes Geist war mit ihm. 26. Gottes Geist hatte ihm gesagt, er würde nicht sterben, bevor er den Christus des Herrn sah. 27. Simeon ging in den Tempel. Maria und Josef brachten Jesus in den Tempel. Sie wollten alles nach dem Gesetz tun. 28. Simeon nahm das Kind in seine Arme. Er lobte Gott und sagte, 29. Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es gesagt hast. 30. Denn ich habe deine Rettung gesehen. 31. Du hast sie für alle Völker vorbereitet. 32. Es ist ein Licht für die anderen Völker. Es ist die Ehre für dein Volk Israel. 33. Jesu Vater und Mutter wunderten sich über diese Worte. 34. Simeon segnete sie. Er sagte zu Maria, der Mutter, dieses Kind wird viele Menschen in Israel zu Fall bringen. Es wird auch vielen helfen, wieder aufzustehen. Es wird ein Zeichen sein, dem viele widersprechen werden. 35. Auch dir wird großes Leid geschehen. So werden die Gedanken vieler Menschen sichtbar. 36. Dort war auch eine Prophetin namens Anna. Sie war die Tochter von Phanuel aus dem Stamm Asser. Sie war schon sehr alt. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen. 37. Jetzt war sie 84 Jahre alt und eine Witwe. Sie verließ den Tempel nie. Sie diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Gebet. 38. In diesem Moment kam sie dazu. Sie dankte Gott. Sie sprach über Jesus zu allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten. 39. Als sie alles nach dem Gesetz des Herrn getan hatten, gingen sie zurück nach Nazareth in Galiläa. 40. Das Kind wuchs und wurde stark und weise. Gottes Güte war mit ihm. 41. Jedes Jahr gingen Jesu Eltern zum Passafest nach Jerusalem. 42. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wie immer zum Fest. 43. Nach dem Fest blieb Jesus in Jerusalem, als seine Eltern nach Hause gingen. Seine Eltern wussten das nicht. 44. Sie dachten, Jesus sei bei den anderen Reisenden. Sie reisten einen Tag lang. Dann suchten sie ihn bei Verwandten und Freunden. 45. Sie fanden ihn nicht. Darum gingen sie zurück nach Jerusalem, um ihn zu suchen. 46. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß bei den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte Fragen. 47. Alle, die ihm zuhörten, waren sehr erstaunt. Sie staunten über sein Wissen und seine Antworten. 48. Als seine Eltern ihn sahen, waren sie überrascht. Seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Sorge gesucht. 49. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? 50. Sie verstanden nicht, was er ihnen sagte. 51. Er ging mit ihnen nach Nazareth. Dort gehorchte er ihnen. 52. Seine Mutter dachte über alles nach und behielt es in ihrem Herzen. Jesus wurde weiser und größer. Gott und die Menschen mochten ihn.